Sollen wir noch warten oder schon können wir losgehen? Können wir anfangen? Okay, dann können wir schon losgehen. Okay, dann. Okay, guten Tag. Schönen guten Tag. Mein Name ist Hakim Özoglu. Ich bin hier der zuständige Arzt. Bevor wir anfangen, muss ich Ihre persönlichen Daten notieren und dann sprechen wir über Ihre aktuellen Beschwerden. Ist das okay für Sie? Ja, gerne. Okay, und zuerst, wie heißen Sie? Schmidt Paul. Schmidt Paul. Herr Paul, können Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Vorname ist Paul und Nachname ist Schmidt, Paul mit P wie Paris. Soll ich das bestabieren oder das ist einfach? Ich glaube, Paul können Sie einfach so schreiben. Klar, ja. Schmidt ist auch klar, am Ende mit DT. Mit DT, okay. Genau. Ist auch klar. Also, Okay. es verlieren wir Zeit, okay. Ja, okay, Herr Schmidt, wie alt sind Sie? Ungefähr jetzt 65 Jahre alt. 75, okay. Wann sind Sie genau geboren? Haben Sie 75 verstanden oder 65 verstanden? 75 verstanden habe ich. Ah, ich habe 65 gesagt, aber es ist nicht schlimm. Können wir auch 75 machen? Ah, okay. Das ist nicht schlimm. Okay, Entschuldigung. Wann sind Sie genau geboren? 4.3.1965. Okay. Wie viel wiegen Sie und wie groß sind Sie? Ungefähr jetzt 70 Kilo und bin ich 1,80 groß. 81, okay. Was sind Sie vom Beruf? Taxifahrer. Taxifahrer. Aber ich fahre nicht mehr. Ich bin Rentner Ja. und ich bin im Ruhestand sozusagen jetzt. Bin zu Hause aktuell. Okay. Sind Sie verheiratet? Ich war verheiratet, nicht mehr. Nicht mehr. Jetzt sind Sie Ledig. ledig. Okay. Genau. Haben Sie Kinder? Ja, zwei. Okay. Okay, Herr Schmidt, was würden Sie tun und was kann ich für Sie tun? Ich weiß nicht genau, von wo soll ich anfangen, aber ich habe so eine starke Bauchschmerzen, leichte Übelkeit, Appetitlosigkeit. Ich weiß nicht genau, ob ich das einzeln erzähle oder wollen Sie einfach ein einzeln für jede Beschwerde Frage stellen oder soll ich dann. Das wäre besser, wenn Sie alles erzählen können. Aber Okay. ich kann auch danach fragen. Gerne. Und als Sie gesagt, der Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, zudem habe ich keine Kraft, muss ehrlich sein. Manchmal habe ich auch so eine Fieber. Ob ich Fieber habe, weiß ich nicht genau. Ich messe es nicht, aber ich fühle mich so warm. Ansonsten, ja, die sind halt die Probleme, was ich jetzt habe. Okay, wo sind die Schmerzen genau? Die sind wechselhaft, ja, so eine Oberbauch, manchmal so eine zwischen beiden Schulter, manchmal ein ganzer Bauch, manchmal ein rechter Seitbauch oder das ist einfach wechselhaft. Oberbauch, aber Okay. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10 und wobei 1 sehr leicht, 10 sehr stark Schmerzen entspricht? ja, wenn ich so eine Schmerzattacke habe, die sind zwischen liegen zwischen so einer 7 bis 9, würde ich sagen. Aber so dauerhaft habe ich auch Schmerzen, ja, ab und zu. Schon als ich gesagt, so eine sporadisch, manchmal rechts, links, und dann oben, also so ein dauerhaftes Schmerzen zwischen 1 bis 3, würde ich sagen. Ich bin nie schmerzfrei in der letzten Zeit. Was meinen Sie in der letzten Zeit? Ich meine, seit wann genau haben Sie diese Beschwerden? Ja, aber die Beschwerden sind nicht alle zusammengekommen. Ja. Die hat das erstmal angefangen mit so einer leichten Appetitlosigkeit. Das war schon vor ein paar Monaten. Und dann hinterher habe ich so leichte Überbauchschmerzen gehabt. Dann war wieder weg. Dann kam wieder. Und habe ich auch Stress gehabt in der letzten Zeit. Und manchmal nach dem Essen war auch so eine stark, habe ich gesagt, dass das vielleicht durch den Stress, dass ich viel Magensäure produziere und daher habe ich dann eine Magenschleimhautentzündung. Dann habe ich versucht, es mal mit Magenschutztabletten abzudecken. Das ging so in eine Weile, aber dann fang es wieder an und ja. Bis zum Zeitpunkt, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich mal zu einem Fachmann gehen, wo ich genau wissen finden können, woher kommen die Schmerzen, dass ich das genau wissen. Okay. Also ich habe so verstanden, in der letzten Zeit sind die Schmerzen schlimmer geworden. Ja, genau. Jetzt ist nicht mehr, manchmal ist nicht mehr zu halten, trotz Schmerzmittel, trotz Magenschutztabletten. Geht es nicht mehr? Okay. Und haben Sie sich auch erbrochen? Einmal vielleicht in den letzten 2 Monaten. Okay. Haben Sie Diarrhoe oder irgendwelche Probleme mit dem Stuhlgang? Was meinst du mit Diarrhoe? Entschuldigung, Durchfall? Ja, nee, Durchfall würde ich nicht sagen, aber so ein wechselnder Stuhlgang, manchmal so eine leicht wässrig, ganz Durchfall ist das nicht, sondern ein bisschen wässrig. Manchmal ist es ganz geformt, manchmal ist es ein bisschen hart. Unterschiedlich, je nach was ich gegessen habe oder ob ich dann genug Flüssigkeit zu mir genommen habe. Das kann ich nicht genau sagen, aber es ist nicht normal, muss ich auch ehrlich sein. Okay. Okay, haben Sie noch andere Beschwerden oder das war's? Was soll ich noch haben mit den Problemen? Ich kann mich nicht konzentrieren. Wenn Sie Fragen haben, kann ich das beantworten. Okay. Haben Sie auch Brustschmerzen? So manchmal so ein enges Gefühl oben, ja schon. Ob das Schmerzen ist, das kann ich nicht genau sagen, aber so ein enges Gefühl schon bei Belastung, ja. Und strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Habe ich gesagt, das ist so ein Wechselhaft, das ist der Oberbauch. Manchmal habe ich zwischen beide Schulterblätter starke Schmerzen, manchmal so in der rechten Oberbauchbereich. Da, natürlich die Strahlung schon. Okay. Und hat sich Ihr Gewicht in der letzten Zeit auch verändert? Was nochmal? Ich habe es nicht verstanden, genau. Hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit verändert? Ich meine, haben Sie abgenommen oder zugenommen? Ja, gute Frage. Ich habe keine Ware zu Hause, aber meine Hose sind schon groß jetzt, muss ich sagen. Etwas große, ja. Okay. Und ich gehe davon aus, ja, ich habe schon abgenommen. Okay. Jetzt möchte ich ein paar Fragen nach Ihrer Krankengeschichte stellen. Leiden Sie an irgendwelche Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Zuckerkrankheit oder Bluthochdruck an? Nee, eigentlich, ich war kein gesund bisher. Ich habe nie was gehabt und auch nie Medikamente zu mich eingenommen. Aber ja, ich glaube, ich war gesund, muss ich sagen, ja. Bis zu vor kurzer Zeit, bis zu ein paar Monaten. Okay. Sie haben gesagt, Ja, Magenschleimhautentzündung. genau. Ich habe es vermutet, ich weiß es nicht genau, ich habe es nur vermutet, weil ja, ich hab weder einen Arzt besucht noch eine Untersuchung gehabt. Und ich habe es nur vermutet durch die Erfahrung von den Freunden und Umgebung und Bekannten. Das könnte sein. Und daraufhin habe ich dann die Magenschutztabletten genommen. Das hat auch ehrlicherweise auch teilweise geholfen. Bis zu meinem Zeitpunkt. Jetzt geht es auch nicht mehr. Haben Sie das selbst eingenommen oder der Hausarzt hat das verschrieben? Muss ich ehrlich sein, bin ich ein bisschen faul. Ich war nie beim Hausarzt und auch bezüglich zu diese Probleme habe ich ja immer verzögert und dann meine Freunde, die haben immer Tabletten zu Hause extra gehabt. Dann habe ich von dem genommen einfach. Okay, sehr Manchmal schön. 20 Milligramm, manchmal 40, war so unterschiedlich, ja. Okay. Sind Sie schon mal operiert worden? Ja, so ein Blinddarm-OP vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren, okay. Gibt es irgendwelche wesentliche Vorerkrankungen in Ihrer Familie, von denen ich wissen sollte? Was meinen Sie, so eine gleiche Probleme, die das hatten, oder so eine chronische Erkrankungen? Chronische Erkrankungen, meine ich. Okay. Soweit ich im Kopf habe, ich kann es nicht, auch ich kann mich auch nicht konzentrieren, ehrlich zu sein. Ob die was hatten, könnte schon sein, dass die soweit ich mal gehört habe, mein Onkel hatte so eine Darmkrebs gehabt. Aber der ist nicht durch die Darmkrebs verstorben, den Darmkrebs, sondern am Ende hat er Herzinfarkt gehabt und ist verstorben. Mein Vater war kerngesund bis zum Ende. Am Ende, der hatte so eine Demenz gehabt und dann verstorben auch. Und meine Mutter weiß nicht mehr, was sie hatte, aber die hat auch nie was zu sich eingenommen, so ein Medikamente, meine ich. Das scheint, die war auch gesund gewesen war. Der Onkel, der Krebs hatte, mütterlicherseits oder väterlicherseits? Sicher. Vater, der Bruder von meinem Vater. Okay. Aber er hatte auch Herzinfarkt. Ich habe Ja, so. als ich gesagt, der hat so einen Darmkrebs auch gehabt Okay. und ist geheilt. Der ist operiert worden damals und bestrahlt worden, soweit ich es im Kopf habe. Und dann am Ende dann hat so eine Herzprobleme und dann ist er dadurch verstorben. Ich meine, das war ein Herzinfarkt, Okay. laut der Ärztin. Ja, okay. Sie haben ja gesagt, Sie fühlen sich fiebrig, aber haben Sie Ihre Temperatur nicht gemessen, oder? Nee, ich habe keine Grill zu Hause, leider. Okay. Haben Sie Probleme beim Ein- oder Durchschlafen? Ja, durch den Schmerz problematisch habe ich schon so eine Durchschlafstörung. Ja. Manchmal stehe ich auf und muss ich was einnehmen, so ein Schmerzmittel. Und das dauert 1, 2 Stunden, bis es wirkt und dann kann ich dann durchschlafen. Manchmal schlafe ich durch einfach, ja, genau. Wechselhaft. Okay. Haben Sie Probleme mit beim Wasserlassen? Nee, habe ich gar kein Problem. Okay. Herr Schmidt, haben Sie, Sie haben ja gesagt schon, Sie haben Stress. Mit wem oder mit was haben Sie Stress eigentlich? Mit Leben. Mit Leben. Können Sie das beseitigen? Ja, ich kann Ihre Stress verstehen, aber ich kann sagen, Ich glaube, jeder hat im Leben noch Stress und das ist auch manchmal benötigt, aber es ist halt so, ja, jeder hat seine Probleme im Leben und ja, natürlich. familiäre und Umgebung und finanziell Ja. kann ich nicht alles jetzt genau beschreiben, aber ja, es ist halt so. Muss man halt durchhalten. Ja. Sie sollen positiv sein, vor allem für Ihre Gesundheit, ja. Ja, genau, haben Sie voll recht. Ich bemühe mich. Okay. Sie haben gesagt, Sie nehmen Schmerzmittel und Magenschutz ein. Wissen Sie genau die Namen von dem Medikament? Habe so einen wechselhaft mal Ibuprofen genommen, mal Novalgin. Novaminsulfan, sagen die das. Und so Magenschutztabletten war immer Pantoprazol. Okay. Und Ibuprofen und Novalgin, wie viel Milligramm? Okay, ich warte. Entschuldigung, Ibuprofen 400 war Ja. das? Warten Sie kurz, kurz, warten Sie kurz. Ja, Ibuprofen. Ja, Ibuprofen 400, ab und zu auch so eine Novalgin-Tabletten, so ein 500 bis 1000 Milligramm. Aber Sie nehmen sonst keine Medikamente ein. Nee, mehr hatte ich nie gebraucht auch. Also dann, ich habe es versucht, dass ich mit die diese Medikamente einfach die Probleme so weit wie möglich zu kontrollieren. Aber als sie gesagt, das ging bis zu einer Weile und danach nicht mehr. Und Herr Schmidt, rauchen Sie? Habe ich geraucht. Nicht mehr, aber bis vor 20 Jahren. Ungefähr 30 Jahre habe ich geraucht. Wie viel haben Sie genau? Ungefähr so ein 20 Zigaretten pro Tag. Trinken Sie Alkohol? Ab und zu. Okay. Was trinken Sie? So mal Bier und so mal mit Freunden einfach so ein Kreuz, so ein Schnaps am Wochenende eher. Okay. Nehmen Sie solche Drogen? Nee, habe ich nie genommen, habe ich auch nie probiert. Okay. Sind bei Ihnen irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Nee, ist auch nicht bekannt. Okay. Und ich habe vergessen, eine Frage über Ihre Schmerzen zu stellen. Können Sie bitte die Schmerzen genauer beschreiben? Ich meine, sind die Schmerzen eher dumpf oder stechend? Gute Frage, ja. Als ich gesagt, wenn ich die Attacke habe, am meisten wie so ein Messer stechen, schmeißen, ja. Als jemand einfach Messer reinsticht, ja. Und manchmal sind so natürlich so dumpfe Schmerzen. Es ist aber, das ist erst danach, das ist erst, wenn ich meine Medikamente genommen habe, später ist es nicht so Stechenschmerzen, sondern so Dumpfschmerzen, so ein Druckschmerzen. Und nach einer Weile lasse ich nach, aber nicht ganz, aber wieder. Ich habe immer so dauerhaft Schmerzen, muss man ehrlich sein, als was nicht in Ordnung ist in meinem Magen oder im Bauchbereich. Ich weiß nicht genau, wo das genau ist, aber deswegen bin ich hergekommen, das um abzuklären lassen. Okay. Haben Sie auch Schluckstörung oder Husten? Schluckstörung habe ich nicht, nee. Und Husten? Husten habe ich auch nicht, nee. Okay, Herr Schmidt, jetzt bin ich mit den Fragen fertig. Möchten Sie etwas hinzufügen oder fragen? Nee, eigentlich will man gerne wissen, was ich habe und was ich noch machen soll. oder was sie noch machen müssen? Eigentlich ist es zu früh, etwas Konkretes zu sagen. Ich werde Sie zuerst körperlich untersuchen und dann nehme ich Ihnen Blut ab, um Labor durchzuführen. Und ich veranlasse für Sie einen Ultraschall von Ihrem Bauch, einen Bauch-Ultraschall. Ja, und je nach Ergebnis können wir auch bei Ihnen ein CT durchführen. Können wir genauer besprechen. Okay, das heißt, ich bleibe erstmal ins Krankenhaus, damit ich denn die ganze Untersuchung bekommen soll oder können Ja, oder dürfen. ja, Okay. genau. Okay. Ja, jetzt können Sie im Wartezimmer Platz nehmen und dann bin ich wieder Okay. gleich bei Ihnen. Alles klar. Dankeschön. Haben wir was vergessen? Im Grunde müssen wir eine Frage stellen. Da gab es eine Frage, ob ich im Ausland gewesen war. Ja, das ist auch eine relevante Ja, Frage, ja. genau, aber ich war nicht im Ausland. Einfache Antwort. Okay. Was noch haben wir vergessen? Gibt es etwas, was die Schmerzen lindert oder verstärkt? Ich meine, die Schmerzen Genau, sind gute sie Frage. belastungsabhängig oder ernährungsabhängig, meine ich, Genau. oder noch andere? Abhängig, haben Sie schon gesagt. Nach dem Essen. Was? Haben gesagt, nach dem Essen habe ich. Manchmal, ja, manchmal. Aber genauer habe ich nicht beschrieben oder haben sie auch nicht gefragt. Aber grundsätzlich ist unterschiedlich. Das kann ich auch nicht genau beschreiben. Manchmal nach dem Essen, manchmal vor dem Essen. Das kann ich nicht genau beschreiben. Aber Sie haben voll recht und teilweise habe ich auch beschreiben. Okay. Was noch? Vielleicht Nachtschweiß. Nachtschweiß, ja, das haben Sie, ich glaube, Sie haben gefragt, ob, nee, Nachtschweiß haben Sie nicht gefragt. Ich habe nicht gefragt. Nein, nee, Nachtschweiß war noch jetzt, genau, das war auch noch so Fragen, genau. Ja, ich schwitze manchmal ab und zu auch in der Nacht, muss ich meine Unterwäsche auch manchmal wechseln, aber nicht, das ist aber in der letzten Wochen. Am Anfang hatte ich das nicht gehabt, das ist neu. Haben Sie Blut im Stuhl gemerkt? Blut im Stuhl, gute Frage. Ich habe es nicht gemerkt. Ich habe aber in der letzten Zeit ist etwas schwarzes Stuhlgang gehabt. Das war auch so ein paar Tage und dann ging das wieder weg und da war wieder normal. Ja, ich höre noch. Gibt es noch Fragen? Nee, dann. Die Medikamentendosierung insgesamt, wie oft und wie viel, das könnte man auch ein bisschen vertiefen. Ich habe nur gesagt, dass ich so ein 400 Milligramm Ibuprofen einnehme oder so manchmal Novalgien. Das kann man auch ein bisschen vertiefen. Und die Alkoholmenge habe ich schon übersichtlich auch dann gesagt, dass ich dann mal Wein und mal Bier trinken. Das kann man auch ein bisschen vertiefen. Nur als Tipps sozusagen, ja. Und kann sein in der Prüfung, dass das eins genommen wird, weil die Menge, auch die Dosis auch wichtig ist, ja. Was wir haben noch, zu erklären oder fragen. Ich glaube, der Rest haben wir gut alles beschrieben. Sie haben es auch gut sozusagen gefragt im Sinne von, dass es was relevant sein soll. Okay, dann fangen wir mit dem Arzt-Arzt-Gespräch. Okay. Fangen wir an? Ja, okay, wir können anfangen. Herr Kaska? Hallo, Herr Oberarzt. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurze Zeit dafür? Ja, gerne. Okay. Der Patient heißt Paul. Er ist 75 Jahre alt und hat zwei Kinder. Er ist Rentner, jetzt in Ruhestand. Er kam heute zu uns wegen starke abdominelle Schmerzen, Inappetenz, Fatigue und leichte Nausea. Der Patient habe die Beschwerden oder die Beschwerden haben von vor ein paar Monaten angefangen, aber mit der Zeit schlimmer geworden. Sind Schmerzen oder andere Beschwerden auch mit der Zeit schlimmer geworden? Der Patient hat gesagt, der Ort von Schmerzen ist abwechselnd. Aber er in Epigastrium oder ja in Epigastrium ja. Der Patient bewertet. Kann man das so beschreiben, dass der Patient die Schmerzen kann nicht genau lokalisieren, aber es ist eher Oberbauchschmerzen. Ja. Vielleicht ist es besser, wenn man so beschreibt. Es ist nur einfach Tipps. Sie können es auch anders auch beschreiben. Der Patient kann die Schmerzen nicht genau lokalisiert, aber er Oberbauchschmerzen, hat er gesagt. Und der Patient bewertet die Schmerzintensität bei Attacken mit 7 bis 9 auf der Schmerzskala von 1 bis 10, bei leichten Schmerzen mit 1 bis 3. Und er hat in der letzten Zeit Stress und deswegen habe der Patient gedacht, dass er Gastritis haben könnte. Und er hat Pantoprazol, manchmal 20, manchmal 40 Milligramm eingenommen. Das hat ihm nicht ganz geholfen. Insbesondere bei Belastung hat der Patient manchmal enge Gefühl. Aber die Frage nach Brustschmerzen wurde verneint. Er hat gesagt, dass seine Kleidung größer geworden und deswegen hat er vermutet, dass er abgenommen hat. Und er hat auch gesagt, er fühlt sich fiebrig, aber die Temperatur hat er nicht gemessen. Bei dem Patienten ist keine Vorerkrankung, keine wesentliche Vorerkrankung bekannt. Als Operationen hatte er Appendektomie vor 30 Jahren gehabt, Familienanamnese ergab, Onkel väterlicherseits hatte Kolonkarzinom. Das wurde behandelt. Dann hatte er Myokardinfarkt und an Myokardinfarkt ist er verstorben. Und Vater ist an Demenz verstorben. Die vegetative Anamnese ist unauffällig, bis auf Fiebergefühl, Parasomnie und Inappetenz. Er hat Stress mit dem Leben. Als Medikamente nimmt er Ibuprofen 400 Milligramm, Novalgin manchmal 500, manchmal 1000 Milligramm und Pantoprazol 20 bis 40 Milligramm ein. Er gibt einen ehemaligen Nikotinabusus von 30 Jahren lang, 20 Zigaretten pro Tag. Das war vor 20 Jahren und er gibt einen gelegentlichen Alkoholkonsum an. Die Fragen, wurde Drogenkonsum, wurde verneint und bei den Patienten ist keine Allergie bekannt. Okay, was ich hier sagen würde, Sie sagen immer, dass das Patient gesagt, sagte oder sagen. Sie können auch sagen, dass Patient berichtete zum Beispiel. Ja, das ist, dann klingt man inzwischen ab und zu so eine wechselhafte Satz zu benutzen, ist auch gut zu sagen. Aber grundsätzlich ist es auch okay, wenn Sie das auch so sagen. Ja, das ist auch nicht schlimm. Haben wir was vergessen? Ich glaube, wir haben alles jetzt berichtet, richtig? Okay, der Patient hat grundsätzlich eine Bauchschmerzen, eher Oberbauch. Haben Sie berichtet und die Beschwerden sind seit Monaten lang, aber genau wie lange, wissen Sie auch nicht genau. Haben Sie auch nicht gefragt, wie viele Monate, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wissen wir auch nicht genau. Das haben wir nicht gefragt. Ja. Weil das gefragt, aber seit wann genau, aber der Patient sagt von ein paar Monaten. Genau, aber ja, müssen Sie immer helfen. Ja, können Sie sich erinnern, vielleicht ist es 2 Monate, 3 Monate, 4, 5. Das ist immer besser, ja. Weil als Patient, wenn man in eine Notaufnahme kommt, dann man berichtet nicht alles genau. Man versucht, den aktuellen Stand oder aktuelles Problem zu beschreiben. Und der Rest, was hinter sich war, das ist auch nicht wichtig für ihn oder für er. Aber das können Sie vertiefen. Okay, der hat jetzt monatelang über Bauchschmerzen, der hat Gewichtabnahme, anamnestisch, soweit wir wissen, genau wie viel Kilo, das können wir auch nicht herausfinden. B-Symptomatik, teilweise ja, schon, passt das. Und was würden Sie jetzt machen? Sie haben so einen Fall in der Notaufnahme. Und mit Oberbauchschmerzen, was machen Sie denn Diagnostik? Diagnostik würde ich zuerst oder werde zuerst den Patienten körperlich untersuchen. Genau. Dann, was achten Sie mit dem körperlichen Untersuchen? Beim körperlichen Untersuchen. Natürlich ist die wichtigste Nochmal bitte? Ist der wichtigste Teil abdominale Untersuchung. Ja. Was wollen Sie mit der abdominalen Untersuchung jetzt genau wissen? Was ist denn Ihr Ziel? Mein Ziel ist Schmerzlokalisation. Schmerzlokalisation. Genau. Okay. Was noch? Was ist das? Organomegalie. Ja, Organomegalie. Natürlich Hepatomegalie, Splenomegalie. Genau. Okay. Mehr abdominal können Sie auch Darmgeräusche abhören. Ja. Auch noch das auskultatorisch, wir sind nicht so weit, aber diese 3, 4 Punkte sind wichtig. Okay, die haben sie gemacht. Der Patient hat Oberbauchschmerzen, hat einen Druck, sensibel Druckschmerzen im Oberbauchbereich. Der hat weder Hepatomegalie noch Splenomegalie. Was machen Sie weiter, Skopuntersuchung? Die Kolleginnen sind fleißig, schreiben im Chat schon, was man schauen soll. Sie achten auf den Lymphknoten auch noch dazu, ja? Wenn jemand so mit einer B-Symptomatik reinkommt, dann sollen Sie auch doch bei Verdacht oder Vermutung auf eine Krebsart oder einer sozusagen Tumorerkrankung, dann sollen Sie doch den Lymphknoten auch tasten. Auch wenn das normal ist, dann gehört noch das zu. Also Sie machen so eine Halslymphknotenuntersuchung, ja. So eine Supraaxillare machen Sie auch, dann machen Sie auch den axilläre Lymphknoten untersuchen. Das heißt, die Lymphknoten sind auch bei Körperuntersuchungen achten. Egal, auch wenn das anamnestisch auch nicht passt. Ja, bei Körperuntersuchungen müssen Sie machen. Ja, das gehört dazu. Ja, weil das kann auch eine Entzündung sein, weiß man nicht. Ja, durch die Entzündung hat eine Lymphknotenvergrößerung. Aber das sollen Sie erfassen. Okay, das haben Sie gemacht. Dann, was machen Sie noch? Weiter Körperuntersuchungen? Der hat gesagt, dass der in der letzten Tag, bis vor ein paar Tagen, hat so einen schwarzen Stuhlgang gehabt, oder? Ja, deswegen Rektaluntersuchung. Rektal digital machen Sie unbedingt, ja, genau. Sie gehen auch mit dem Finger rein, gucken Sie, ob dann der Stuhlgang normal ist oder mindestens sehen Sie Blut im Finger oder schwarzer Stuhl. Das ist auch wichtig, ja. Das heißt, bei Körperuntersuchungen haben wir schon teilweise alles gemacht, alles nicht, aber schon. Ja, dann machen Sie auskultatorisch Lungen, Bauch, hören Sie ab, auch das Herz muss man auch mit untersuchen sozusagen, falls was ist. Tut mir leid, dass meine Kleine einfach sehr abhängig ist und er geht nicht zur Mama, aber ich muss leider auch mitmachen. Ansonsten er weint und ja, ich weiß, meine Liebe. Und was wir noch machen sollen, ja, dann erzählen Sie weiter. Sie haben jetzt Körperuntersuchungen durchgeführt. Was machen Sie als nächstes? Okay, und dann Blutabnahme. Blut, Level Blutabnahme, genau. Blutbild, großes Blutbild, Entzündungsparameter. Okay. Okay, und bei Verdacht auf ein Karzinom. Und eigentlich sozusagen Magenkarzinom, ich glaube, Tumormarkus auch. Aber vielleicht das ist die. Jetzt vermuten Sie, dass es eine Magenkarzinom ist. Ja. Konzentrieren Sie sich nur auf diese Punkte oder denken Sie auch, das könnte schon was anderes sein? Dann kann ich auch noch ein paar andere Untersuchungen durchführen müssen. Natürlich, das könnte auch was anderes sein. Aber ich habe nicht gesagt, mein Verdachtsdiagnose hier ist Magenkalzium. Genau, ich gehe davon aus, dass es auch so ist, aber das könnte auch was anderes sein. Ja. So eine Anamnese könnte auch was anderes sein, ja. Natürlich. Der Patient hat ja auch Alkoholanamnese, der Patient hat auch Nikotinabuses Anamnese. Dann, wenn das so das Fall ist, dann könnte auch schon eine andere Organprobleme, die nebenbei des Magen liegt, Ja. auch sein, die dann auf dem Magen indirekt auch so Probleme verursacht. Ja. Ja, wenn Sie Blut abnehmen, wenn Sie eine Körperuntersuchung machen, das könnte auch Gallengangprobleme sein, das könnte dann Gallenblaseprobleme sein, das könnte dann der Leberprobleme sein. Ja. Oder? Ja, natürlich. Was denken Sie denn als Differentialdiagnose in diesem Fall? Differentialdiagnostisch kommen. Bevor wir die weitere Laboruntersuchung, auch die diagnostische Untersuchung machen, dann müssen Sie wissen, was Sie als erstes denken und was soll Sie als Differentialdiagnose hier auch in Betracht nehmen. Ja, differenzialdiagnostisch kommen zum Beispiel Ösophaguskarzinom. Okay. Das Cholecystitis, cholelithiasis, o da cholecystitis. Oh, Cholecystitis kann so einen Verlauf haben. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, ja. Ja, weil die Cholecystitis sind immer so ein akutes Ereignis. Ja, sie haben es, dann kommt als Attacke und geht wieder weg und dann haben sie wieder so ein paar später, paar Wochen nochmal. Wenn das bei Lithiasis, Cholecystitis bei Lithiasis, ja. Am meisten durch den Nahrung, ja, wenn sie ein fettreiches Essen, dann haben sie am meisten Probleme, ja. Dann passt auch nicht genau. Da müssen sie auch dann entsprechend auch anamnesieren, wenn sie dann Anamnese durchführen, ob das auch sowas sein könnte. Und wir haben das gefragt, das passt nicht, das ist postprandial, hat er manchmal Joch, manchmal gar keine Schmerzen, aber dann passt nicht. Was könnte noch sein? Oder was kann noch sein? Ulcus ventriculi. Ja, das könnte passen. Es ist nicht ganz typisch, aber könnte passen. Es ist nicht typisch, aber ja. Ja, aber es ist trotzdem mit dem Magen, was zu tun hat. Ne? Ja. Okay, was noch? Hodgkin, habe ich gesagt. Auch ja, vielleicht. Ja, da ist es unwahrscheinlich, aber könnte von Richtung Lymphom und Säut könnte es viele Sachen sein. Also eine natürlich Gistart von Gist ist auch eine Art von Lymphom, die im Magen sitzt sozusagen. Ja. Ja, das ist auch, da haben Sie voll recht, aber sehr selten zu sehen. Kann man auch eine Hepatitis auch hier in Betracht nehmen, so eine Hepatitis Infektionen, die in der letzten Zeit seine Leberzirrhose verursacht habe, muss man nicht Ascites haben. Ascites kann man auch haben, aber dadurch, dass man auch eine erhöhte Gallensäure, die einen Reflux auf den Magen macht und dann natürlich durch den, dann hat er chronische Schmerzen im Oberbauchbereich, rechts oder Mitte, das kann man nicht genau lokalisieren. Das könnte auch sein. Das muss nicht, aber muss man auch dann dran denken, ja? Als Differentialdiagnose, ja? Wenn man sowas hat, dann kann man auch so einen Varisen haben, so einen Varisen und dadurch anamnestisch hat er auch gesagt, dass er so ein Blut im Stuhl gehabt, ne? Das manchmal so hat man Varisblutung und dann geht das unten. Ich versuche Ihnen einfach die gesamte Paket, was das sein könnte dort in diesem Bereich zu erwähnen, aber heißt nicht, dass die alle genauer passt mit der Anamnese. Sie haben es richtig gedacht, das ist auch wahrscheinlich eine Magenkasse. Ja, aber Sie sind noch nicht sicher auch. Dafür brauchen Sie noch weitere Untersuchungen. Ja. In der Prüfung, die werden auch so eine umfangreiche Frage stellen. Könnte das sein, könnte dies sein? Und dann man fragt, warum nicht das, warum nicht dies? Und davor müssen Sie auch diese Background haben, muss ich das den Hintergrund haben. Warum nicht das, warum nicht dies? Das sollen Sie auch wissen. Okay, Sie haben gesagt, das Magenkarzinom-Verdacht. Nehmen Sie Blut ab jetzt, ja? Ja. Was nehmen Sie denn? Ja, großes Blutbild, Entzündungsparameter, Leberenzyme, AST, ALT. Mhm. Ich achte auf auch Bilirubinwerte. Gamma GT, AP. Ja, also für Pankreas. Mhm. Wenn Sie in Deutschland ist es so, wenn Sie eine große Blutbild machen oder eine große Routine, sagt man am meisten, dann haben Sie eine große Routine Blutbild. Sie haben dann Leberwerte, Sie haben dann Pankreasenzyme, Sie haben dann Nierenwerte, Sie haben dann Elektrolyte drin, Sie haben dann LDH auch drin, Sie haben dann CRP auch drin. Deswegen versuchen Sie immer zu sagen, wir machen so eine große Routine. Ja, natürlich ist es wechselhaft in jedem Krankenhaus, große Routine bei kardiologischen Systemen und Kardialenzymen auch noch dazu. Ja. In jeder Abteilung ist es, dieser Bereich kann sich ändern. Es sind Leberwerte, also sind Kardialenzyme, aber grundsätzlich ist vieles drin. Ja? Die Kollegin hat geschrieben, C-Kit-Mutation. Was ist das? Können Sie das beschreiben, was das ist genau? Ich habe es nicht verstanden. Ich weiß auch nicht. Ich bin aber selber. Okay, aber so tiefe Untersuchungen brauchen Sie nicht in der Notaufnahme. Ja? Magen kannst du einen Tumormarker? Nee, bei Magen gibt es keine Tumormarker. Ja? Was man im Buch liest, auch diesen Unsinn voll. Da gibt es keine Marker bei Magenkarzinom. Sie können CA 19-9 machen, aber die sind auch nicht typisch für bei Magen. Auch, ja? CK ist auch nicht typisch. Macht man nicht wieder vor der Diagnostik oder nach dem beim Nachsorger macht man keine Tumormarkeruntersuchung. Aber kann man alles abnehmen. GI-Tumormarke ist sehr noch 19 der Stand, was man macht. Der Rest brauchen Sie nicht unbedingt. Ja. Okay, Sie haben jetzt gut beschrieben, Sie haben Körperuntersuchungen durchgeführt, Sie haben Blutbild gemacht, große Routine. Was ist noch als nächstes zu machen? Sonographie. Ja, Abdomenunterschall, genau, sehr gut. Sie haben es auch gemacht. Warum machen Sie einen Ultraschall? Durch den Ultraschall können wir Leber untersuchen. Es gibt, was erwarten Sie, was wollen Sie sehen im Leber? Bei so einem Patienten? Parenchymkonsistenz oder wir untersuchen auch Gallenblase. Zum Beispiel Hepatitis können wir etwas sehen. Hepatitis sehen Sie beim Metallultraschall? Nein, sehen Sie nicht. Genau. Sie haben es gut beschrieben, Sie sehen Parenchyme, natürlich richtig. Ja. Ob dann die Kontur gleichmäßig sind oder unregelmäßig sind, das sind die Leberparenchyme sozusagen, ja. Der Rand an für sich, ob der Rand regelmäßig ist oder nicht, oder ob der vergrößert ist oder nicht, ob Sie eine Herde dort sehen. Sie haben es gut beschrieben, genau. Sie wollen sehen, genau, ob die Leberparenchyme normal sind oder nicht, ob die Leber vergrößert ist oder nicht, ob Sie eine Metastase haben durch den Magenkarzinom, genau, das können Sie auch sehen, untersuchen. So genau den Gallenblase können Sie genau darstellen. Sie wollen mal sehen, ob dann ein Stein drin ist oder nicht, ob er entzündet ist, ob die Wand verdickt ist, ja, den Gallenblasewand. Ja, die sind einfach die Frage, warum man einen Ultraschall durchführt bei obergastrointestinalen Probleme. Magenausgang sehen Sie auch, wenn eine Verdickung ist, das sehen Sie auch im Ultraschall. Je nach Erfahrung, wenn man gute Erfahrung hat, sieht man das, wenn nicht, dann ist das, sieht man nicht. Was noch zu sehen mit dem Ultraschall? Ja, freie Flüssigkeiten, in diesem Fall also, können wir sehen, wenn es gibt. Ja, dann geht es in den Bauchbereich, aber im Oberbauchbereich, was würden Sie noch sehen? Pankreas. Ja, natürlich. Das brauchen Sie auch zu sehen, ja. Wenn Sie ein Oberbauchproblem haben, müssen Sie unbedingt eine Pankreas-Darstellung haben oder haben sollen. Ich habe ja zuletzt einen Patienten gehabt, die eine junge Frau von 40 Jahre alt kam mit Oberbauchschmerzen, starke Oberbauchschmerzen. Ja. Klinisch war so wie so ein Magenkarzinom, ja. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen Ultraschall, dann Pankreas an für sich, der Pankreaskopf war ein bisschen vergrößert, aber nicht ganz so eine typisch sozusagen. Dann sind wir ein bisschen machen eine Magenspiegelung. Dort sieht man, dass in Pars 2, das heißt in Duodenum Pars 2 Bereich, dass der Pankreaskopf einfach von außen druckt auf den Duodenum dort. Und man sieht dann richtig, dass eine Vergrößerung von dem Pankreaskopf dort, ja. Und die kann man auch so im Ultraschall sogar sehen manchmal, aber braucht man normalerweise CT noch dazu. Aber es ist halt mit dem gleichen Symptomatik, aber war gar keine Magenkarzinom, eine Pankreaskarzinom. Daher müssen Sie auch den Pankreas darstellen mit dem Ultraschall. Ja. Okay, sehr gut. Den Kollegen hat auch geschrieben, der Pankreasenzyme bei Pankreatitis. Bei chronischer Pankreatitis haben Sie auch so eine erhöhte Pankreasenzyme, aber bei chronisch normalerweise nicht. Ja, wenn man richtig chronisch Pankreatitis hat, wir springen jetzt von Thema zu Thema, dann hat man keine mehr Enzyme zu produzieren. Man kommt so mit einem, als nebenbei so mit einem Alkoholiker mit Oberbauchschmerzen, mit einer Schub von akut auf chronische Pankreatitis. Sie machen so eine Lipase-Amylase, aber Lipase sind auch normal, auch Amylase sind auch normal. Wenn man fragt sich, hat er eine Pankreatitis, sagt man, nee, warum? Der hat keine Amylase-Lipase, das stimmt nicht. Hat keine, weil der Pankreas produziert es nicht mehr. Der hat chronische Probleme. Und daher muss man sich nach klinisch und nach bildmorphologisch konzentrieren. Wenn klinische Anamnese typisch für Pankreatitis ist, dann sagt man, das ist auch bildmorphologisch, sonografisch, klinisch, passt zu Pankreatitis. Ich kann auch nicht anders denken, dann mache ich eine CT, dann Schluss, dann behandle ich das sofort, wenn ich das mit dem CT auch bestätigt bekommen habe. Natürlich, sie brauchen immer weitere Untersuchungen, weil sie mit einer Untersuchung, so ein Labor oder Ultraschall, sie können nicht alles ausschließen, ja. Auch mit einer Magengespiegelung können sie auch nicht ausschließen. Die sind alle sozusagen Mittel, die muss zusammen durchgeführt werden, bis man die genaue Diagnose findet. Okay, Sie haben jetzt Ultraschall gemacht, Sie haben der Leber gesehen, Gallengang gesehen, Sie haben Gallenblase gesehen, Pankreas gesehen, Milz auch gesehen, sind der Darm habe ich auch gesucht, ob Aszites gibt. Okay, was machen Sie noch weiter? CT, aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine, bei der Anamnese habe ich CT gesagt. Man kann auch ein RCP machen. Warum SCP? Warum nicht eine Gastroskopie? Eigentlich, die sind fast ähnlich. Nein, die Warum? sind nicht ähnlich. Die sind nicht ähnlich. Ja, okay, bei Gastroskopie, es geht um Magen und Dodenum. Bei RCP geht das ein bisschen weiter. SCP, Sie wollen den die Gallengang darstellen. Sie wollen den Gallengang in die Leber darstellen. ESCP ist Endo. Was heißt denn in der Öffnung von ESCP? Kann jemand das beschreiben? Was meinen Sie, Entschuldigung? Was heißt denn ESCP? Enterale retrograde kolangiopankreatikografie. Ja, genau. Das Kolangiopankreatikografie, heißt retrograd, ja, das endoskopisch. Sie machen Schlangenpankreatografie, ja. Das heißt, das geht um Gallengang und Pankreaseingangbereich. Das hat nichts zu tun mit Magen. Ja? Ja? zuerst ja, Magenspiegelung. Genau, da heißt, ja, machen Sie eine Magenspiegelung. Bei jedem Patienten, die eine Oberbauchschmerzen hat, Sie machen immer eine Magenspiegelung, nicht ESCP direkt. Außer wenn Sie eine typische Oberbauchschmerzen auch anamnestisch bei Verdacht auf Cholangitis haben und diesbezüglich sagen Sie, wenn das Cholangitis ist, normalerweise sagt man, okay, ist es eine so eine Cholangitis bei Cholecystolithiasis oder ist es durch den Pankreatitis oder ist es eine rein Cholangitis durch den der Gallenstau in der Leber. Dann dort brauchen Sie auch nicht ESCP sofort. Sie können es machen. Sie brauchen eine MRCP erstmal. Und wenn mit dem MRCP, dann sehen Sie den Gallengang genau, ob Sie einen Stein dort haben oder nicht, in den Ausgangsbereich dort in den Pankreas. Und dann können Sie sagen, ja, gehe ich jetzt mit dem ESCP rein und dann nehme ich den Stein raus und dann sitzt Sie einen Stent dort und dann entlasse ich dann die Gallengänge. So können Sie es machen. Aber auch nach Reihe. Sie können nicht direkt mit dem ESCP losgehen. Können Sie machen, aber das ist nicht empfehlenswert. Aber Gastroskopie haben Sie jetzt. Haben Sie gemacht und Sie haben gesehen, dass die hat im Antrumbereich eine große Herder. Ulcerativ ist sozusagen so eine Herder. Und leicht blutet auch. Und der Rest ist klar. Sie nehmen Biopsie dort davon. Schicken Sie ins Pato und dann muss der Pathologen entscheiden, welche Art von Tumor es ist. Aber wenn Sie das gesehen haben, was machen Sie noch als letztes? Sie haben gesehen, eine Tumor im Magen. Was machen Sie dann? Ich mache das. Oh, Sie machen eine CT, ja? Sie machen eine CT jetzt in diesem Fall, ja, genau. Weil Sie haben es gesehen, natürlich, Patient hat einen Tumor im Magen, sehr gut. Das ist alles? Nee. Sie brauchen natürlich eine genaues Untersuchung im Sinne von, wie tief die Tumor ist. Ist es nur im Magen drin oder ist es eine Tumor, die denn die Magenwand auch durchging? Das ist T1, T2, T3. Das müssen Sie nicht wissen, aber Sie müssen nur wissen, Sie brauchen einen CT, um zu gucken, ob der Tumor ist lokal oder ist gestreut oder metastasiert. Ja. Dafür brauchen Sie eine Bildgebung, ja? Ja, der Rest müssen Sie nicht wissen, ob das ist T3, T4, aber Sie müssen einfach wissen, dass Sie eine CT brauchen, um das Tumorstadium sozusagen erfassen. Welches Stadium ist das? Das 1, 2, 3, 4. Das können Sie mit mittels CT machen, ja? Ja. Alleine mit einer Gastroskopie können Sie das nicht finden. Okay, dann, wir haben das gemacht, dann das. Okay. Mehr brauchen Sie nicht eigentlich. Reicht das aus? Wir haben alles gemacht, oder? Haben wir was vergessen? Vielleicht für Metastase, Zintigraphie oder PET-CT, aber das weitere. PET-CT ist sehr berühmt in der Türkei, aber hier ist nicht. Man braucht nicht unbedingt eine PET-CT. PET-CT brauchen Sie nur, wenn Sie sagen, dass sich Tumor nicht lokalisieren kann und ich weiß nicht genau, woher kommt das. Ja? So, vor allem bei Endokrintumor, bei KUP-Art von Tumor, wo denn die Hauptfokus nicht klar ist, aber wenn Sie ein klares Tumorfokus haben, dann brauchen Sie einfach eine CT. Ja. Und das reicht das aus. Mehr brauchen Sie nicht. Hocam sizi duymuyoruz. Sesiniz kapalı. Ha, kapalı mı? Pardon. Okay. Als ich gesagt, Sie brauchen nur CT. PET-CT brauchen Sie nicht unbedingt. Nur bei unklares Tumorart dann können Sie das machen. Vor allem bei Endokrintumor ist es Standard of Care, PET-CT zu machen. Ansonsten bei abdominale Metastase, zum Beispiel MRT ist auch gut. Ja, Sie können den CT-Thorax MRT-Abdomen fahren lassen, falls Sie sagen, ja, ich will das noch ein bisschen mehr konkret sehen. Aber Karl-Ha, guck mal, wir machen so Unterricht jetzt hier. Und ich kann laufen auch mit Ihnen reden darüber, so auch. Ja. Und daher, dann PET-CT, als Sie gesagt kommen, nicht in Frage unbedingt. Okay, was machen wir noch denn als nächstes? Im Grunde fragen wir auch die Kollegin noch eine andere Idee hat, ob wir was vergessen haben. Ja, der Kollege hat geschrieben Therapie, aber die Therapie nicht. Das ist sehr, sehr komplizierte Sache, die ihr nicht braucht. Das ist eine fachliche Sache. Wird das in der Prüfung gefragt, was für Therapie soll man das anbieten? Hier, die Therapie richtet sich nach dem Stadium von das Tumor. Wenn Sie Stadium 1 haben, das andere ist OP, Stadium 2, 3, 4, und das ist Stadium 2, 3, dann müssen Sie dann Neoadjuvant mit Chemotherapie und dann je nach welcher Tumorart, das ist auch Plattenepithelial oder Adenokarzinom, das ändern sich auch, Neoadjuvant, dann OP, dann Adjuvant, als ich gesagt habe. Und da gibt es noch sehr vertiefte Untersuchungen im Sinne von Tumorarten und Rezeptoren. Ja. Heutzutage, man versucht auch vieles Molekularuntersuchungen durchzuführen, im Sinne von zum Beispiel PD-L1, HER2-Status und noch seltene Mutationen, die man auch nicht sieht, und da so ein personalisiertes Behandlung so anzubieten können. Als Sie gesagt, daher die Therapie richtet sich nach dem Tumorstadium und Tumorart. Das wird nicht gefragt bei Ihnen in der Prüfung. Das ist ein fachliches Frage. Das kann man nur bei Facharztprüfung in der Onkologie stellen, nicht bei so einer Approbationsfacharztprüfung. Wenn jemand sowas so eine Frage stellt, das finde ich ein bisschen schon ungewöhnlich und unfair, muss ich sagen. Okay. Haben wir alles jetzt? Wie bitte? Haben wir alles jetzt besprochen oder gibt es noch was, was wir noch besprechen sollen? Muss der Patient im Krankenhaus bleiben? Gute Frage. Wenn Sie nicht sicher sind, dass der Patient, erstmal auch klinisch ist wichtig, ja? Laborchemisch, klinisch, Ihr Eindruck und zusammen, dann können Sie entscheiden, ob den Patienten entlassen werden. Kann man das ambulant durchführen oder soll man das stationär? Diese drei Sachen sind sehr wichtig. Wenn Sie sagen, also wenn Sie sehen, dass die Laborwerte auffällig sind, dass der Patient starke Blutarmut hat, dass die starke erhöhte Entzündungswerte hat oder Elektrolytimbalance oder Niereninsuffizienz oder Leberwerteverschlechterung, da muss unbedingt der stationär bleiben. Da können Sie nicht sagen, dass der Patient gehen kann. Ja? Das ist die erste Sache, die Sie achten sollen. Zweitens, wenn denn klinisch nicht so gut ist, ja, auch wenn die Laborwerte okay sind, aber klinisch geht es eben nicht gut, dann sollen Sie auch stationär behalten. Ja? Und drittens, dass Sie das Gefühl haben, dass der Patient ambulant das nicht schafft, Diagnostik durchzuführen, dann sollen Sie bitte stationär behalten auch wieder. Die Kasse auch bezahlt das. Ja. Außer wenn der Patient sagt, ich will trotzdem gehen, dann sollen Sie gegen ärztlichen Rat entlassen lassen. Nicht, dass Sie sagen, okay, Sie dürfen gehen. So geht das nicht in Deutschland. Wenn Sie so einen Patient haben, wenn Sie sagen, wenn Sie wissen, dass es eine lebensbedrohliche Situation ist, kann sein, der Patient geht nach Hause, blutet auf einmal und stirbt. Und dann fragt man sich, der war doch im Krankenhaus vor ein paar Stunden, warum ist es entlassen worden? Dann haben Sie keine Absicherung. Davor muss man sich immer gegen ärztlichen Rat unterschreiben lassen. Sie können gerne gehen, aber bitte unterschreiben Sie hier, dass Sie die Entscheidung selbst getroffen haben, dass ich keine Verantwortung übernehme. So können Sie es machen. Ansonsten ist am meisten bei so einem älteren Patienten Diagnostik ist immer stationär. Ambulant macht man selten. Noch Fragen? War das ein schwieriger Fall oder ich glaube? Ich glaube auch, ja, was dann ist. Wir müssen die Anamnese aus der Nase sehen, ja. Die Anamnese? Ja, wir müssen bei solchen Patienten die Anamnese aus der Nase sehen. Genau, das ist vollkommen recht, ja. Sie haben vollkommen recht. Dann soll, weil so ein Patient versucht immer, die Probleme, die das hat oder hatte, nicht alles zu beschreiben oder erklären. Und da müssen Sie leider, dann müssen Sie einfach immer alles vertiefen, immer nochmal wiederholen, nochmal nachfragen, ja. Wenn Sie einfach übersichtlich einfach durchgehen oder okay, ich habe es jetzt gefragt, Alkohol, okay, ist doch nicht wichtig, dann springe ich auf zweite Frage, an dritte, vierte, fünfte, dann verlieren Sie denn den gesamten Verlauf, auch dann die Hauptprobleme, woher kommt das denn? Weil die haben am meisten schon Probleme, die sind seit mehr als Monat schon bekannt sind, ist ein Jahr bekannt sind. Und die sagen nur die letzten 3, 4 Monate. Aber wenn man tief fragt, haben sie letztes Jahr auch schon vor 12 Monaten so leicht so einen Oberbauchschmerzen? Ja, ich habe ab und zu gehabt, aber ich habe es nicht wahrgenommen. Aber gibt es auch umgekehrt Patienten, die gar keinerlei Beschwerden hat und geht auf einmal mit Oberbauchschmerzen zum, oder Schluckbeschwerden zum Hausarzt und der Hausarzt versucht immer so ein, als eine psychologisches Problem zu bezeichnen und sagt, hier nehmen Sie ein Antidepressivum. Sie haben Stress und gibt es Patienten. Ich habe jetzt zuletzt eine Patientin, die 38 Jahre alt ist, eine junge Frau, ganz junge Lehrerin, kam mit leider Magenkarzinom im Stadium 4, hepatisch, lymphatisch, peritoneal metastasiert. Und die Diagnose ist vor drei, vor, die problematisch ist vor, vor 2 Monaten sich ergibt, ergab sozusagen. Und bis dahin hatte gar kein Problem gehabt, gar keine Leier. Ich habe es immer wieder gefragt, haben Sie gar kein Problem gehabt? Gar keine. Ich habe alle Fragen gestellt. Nee, habe ich gar kein Problem. Die ist Lehrerin, die kann auch nicht lügen. Natürlich, die ist sozusagen von den kognitiv her auch so ganz gut, in gutem Zustand. Und leider kann, können Sie auch so eine Patientin auch haben, dass sie in den letzten 2 Monaten Probleme gehabt hat und auf einmal so schnell gewachsen ist. Es ist nicht, dass jede Patient soll langfristig Probleme haben soll. Daher, aber trotzdem, am meisten die haben, und selten haben die gar kein Problem, auf einmal tritt das auf und dann geht das so schnell los. Nur bei den die Tumorarten, die sehr aggressiv sind, geht das am meisten so schnell los. Bei mittelgradiges Tumorart, die wachsen sehr langsam. Und dann da heißt, dann hat man auch langfristig Probleme. Ja. Genauso zum Beispiel bei Darmkrebs, die haben so 2 Jahre Probleme. Nach 2 Jahren kommt das hin, ja, ich habe jetzt richtig verstoffen. Das war immer mal wieder, aber so langsam wächst das, ja, bei mancher Art von Tumor. Daher, so, ich glaube, wir haben ausführlich gesprochen. Wenn Sie keine mehr Fragen haben, dann können wir dann unsere Anamnese abschließen. Ja.